Die schwarz-weißen Kühe im Stall von Focco Smith kauen ihr Futter. Der Landwirt bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb im niedersächsischen Krummhörn in der Nähe von Emden. Die Tiere sind in einem sogenannten Boxenlaufstall untergebracht. In den offenen Stall dringen Licht und immer frische Luft. Weil man dadurch den Komfort für die Kühe deutlich erhöht. Und nur eine Kuh, die sich wohlfühlt, ist auch gesund und kann Leistung bringen. Und letzten Endes für uns Landwirten das Einkommen. 270 Kühe hält der konventionell wirtschaftende Landwirt. Zusätzlich baut er zusammen mit seiner Frau und 4 Mitarbeitern auf 120 Hektar Futter für die Tiere an und betreibt eine Biogasanlage. Eine Kuh produziert etwa 9000 Liter Milch im Jahr. Wir liefern unsere Milch an die DMK, Deutsches Milchkontor, Molkerei. Das ist die größte Molkerei Deutschlands und die wird zu Käse verarbeitet. Smith nennt seinen Betrieb einen modernen Familienbetrieb. Die Größe sei mittlerweile Standard in der Region um Emden. Derzeit machen ihm die sinkenden Milchpreise zu schaffen. Wir haben aktuell für diesen Monat einen Auszahlungspreis von 33 Cent netto je Liter. Das ist weniger geworden, das sind 9 Cent weniger als im letzten Jahr. Die schwache Nachfrage an Milchpulver aus China wirkt sich auf die Preise aus. Der russische Importstopp verschärft die Lage. Dazu kommt, dass im kommenden Jahr die Milchquote fällt. Die Bauern dürfen dann zwar so viel erzeugen, wie sie wollen und können, aber schon jetzt produzieren sie mehr, als verbraucht wird. Focco Smith hofft, dass sich der Markt in 1-2 Jahren beruhigt und die Milchpreise wieder stabil werden. Vielmehr sorgt er sich um seine langfristige Zukunft. Die Ackerflächen werden nämlich knapp, auf denen er das Futter für seine Tiere anbauen kann. Dadurch, dass wir in einer direkten Flächenkonkurrenz stehen, zur Energieproduktion, sprich zu den Biogasanlagen, die Flächenverfügbarkeit, um die Futtermittel für die Kühe zu produzieren, ist meines Erachtens nach ein wesentlich größerer Bremsfaktor. Nicht nur mit den Biogasbetreibern, sondern auch untereinander konkurrieren die Landwirte um immer knapper und teurer werdende Ackerflächen. In Niedersachsen ist der Preis, den ein Bauer für einen Hektar Ackerfläche an Pacht zahlen muss, zwischen 2010 und 2013 um 22% gestiegen. Bis zu 1.200 Euro werden inzwischen verlangt. Viele kleine Betriebe können da nicht mehr mithalten. Knapp die Hälfte der Höfe hat in den vergangenen 15 Jahren in Deutschland aufgegeben. Friedrich Ostendorf ist agrarpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Sein Hof liegt am Rand des Ruhrgebietes. Vor 46 Jahren waren wir 12 Bauern, heute sind wir noch 2. Das Nachbardorf ist gar keiner mehr. Wir zwei bewirtschaften praktisch die Flächen des Nachbardorfes mit. Das ist die Situation der Veränderung. Wir haben seit 1999 40% verloren. Wir haben 50% der Milchviehbetriebe verloren. Wir haben 70% der Schweinehaltungsbetriebe verloren. Die Grünen wollen gegensteuern. Weniger Förderung aus der EU für industrielle Mastanlagen, mehr Geld für bäuerliche Betriebe. Auf ihrem Parteitag im November haben die Grünen die Agrarwende zu einem ihrer großen Themen erklärt. Der Donner, den wir erlebt haben, als es um den Veggie Day ging im letzten Jahr, der wird noch übertroffen, wenn wir es wirklich ernst meinen damit, eine andere Ernährungs-, Lebensmittel- und Agrarpolitik zu haben. Die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast appellierte an den Mut der Parteimitglieder. Wenn wir das anpacken, worüber wir hier alle reden, dann heißt es, dass die Agrarindustrie ihre Privilegien verliert. Dann heißt es, dass diese EU-Subventionspolitik, die immer noch nicht an Ökologie und Sozialem andockt, endlich ein Ende findet. Wie schwierig es ist, dieses Thema anzupacken, zeigt das Beispiel Niedersachsen. Dort ist Landwirtschaftsminister Christian Meyer von den Grünen Anfang 2013 mit dem Ziel einer sanften Agrarwende angetreten. Seitdem hagelt es Kritik. Besonders vom Landvolk, dem Niedersächsischen Bauernverband. In den vergangenen Monaten wurde der Ton noch einmal rauer. So ist zu lesen: Agrarpolitik zwingt Höfe zum Aufgeben. Die Grünen-Fraktion und Minister Meyer stellen die konventionell wirtschaftende Landwirtschaft bewusst in ein schlechtes Licht. Dem Minister fehlt es an Respekt. Landvolkpräsident Werner Hilse ärgert sich über die, wie er sagt, Symbolpolitik des grünen Ministers. Vor allem den Tierschutzplan lehnt er ab, mit dem Meyer das Vorhaben seines CDU-Vorgängers in die Tat umsetzt. Hilse wehrt sich gegen das angekündigte Verbot, die Ringelschwänze von Mastschweinen zu kürzen. Eine Praxis, die viele Bauern anwenden, damit sich die Schweine im Stall nicht gegenseitig die Schwänze abbeißen. Von 2016 an soll dies der Vergangenheit angehören, was nach Hilses Ansicht zu einem größeren Tierschutzproblem führen würde. Wir wollen alles tun, damit es den Tieren gut geht. Nur wir sagen, es kann kein Leid mit einem noch größeren Leid bekämpft werden, sondern dann muss man ganz andere Wege gehen. Aber wir sind auch in einem normalen Wirtschaftsleben. Ich kann nicht jeden landwirtschaftlichen Betrieb von heute auf morgen umkrempeln. Und wenn man eine reine Folgeabschätzung machen würde, würde es bedeuten, dass viele Betriebe einfach mit diesen Regelungen nicht leben können und aufhören zu produzieren. Wenn das Ziel eines Ministers ist, dann soll er es auch so sagen. Streit ausgelöst haben auch strengere Regeln für neue Ställe und die Gülledüngung der Felder. Und es wird mit Pauschalargumenten suggeriert, dass die Landwirtschaft eine Überdüngung hat. Das ist viel Unsinn. Richtiger Unsinn, der da erzählt wird. Und das versuchen wir natürlich auch klarzumachen. Mit seiner ökologischen Politik verunsichert Minister Meyer konventionell wirtschaftende Landwirte. Es gibt natürlich zu Recht Sorgen, die liegen aber darin, weil die Gesellschaft eine andere Tierhaltung will, weil es Umweltfragen gibt, die heute eine andere Bewertung haben. Die EU droht uns mehrere Vertragsverletzungsverfahren an, wegen zum Beispiel Überdüngung, Nitratbelastung im Grundwasser. Und das sind Probleme, die man nicht leugnen kann, sondern die wir nur gemeinsam partnerschaftlich angehen wollen, die man lösen muss. Und wo man sich nicht in die Ecke stellen darf und dann sagt, Probleme sind gar nicht vorhanden. Die Stimmung zwischen dem grünen Minister und dem Landvolk ist derzeit also sehr gereizt. Die etwa 800.000 Milchkühe in Niedersachsen liefern rund 6 Millionen Tonnen Milch. Das entspricht ungefähr einem Fünftel an der gesamten Milchproduktion in Deutschland. Gab eine Kuh früher 6.000 Liter Milch im Jahr, wird sie heute so gezüchtet, dass sie fast 10.000 Liter gibt. In der Schweinezucht wirft eine Sau inzwischen mehr Ferkel, als sie Zitzen hat. Galt früher ein Schweinestall mit 500 Tieren als groß, sind es heute im Schnitt 2200, bei den Hühnern sogar 120.000. Die Erzeugung von Schweine- und Hühnerfleisch ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Beim Export sind die Zahlen vor allem für Schweinefleisch in die Höhe geschnellt. Grüne Minister wie Christian Meyer in Niedersachsen stellen nun die Systemfrage. Sie wollen die Produktion von Nahrungsmitteln nicht dem Weltmarkt überlassen und fordern zum Beispiel ein EU-weites Regulierungssystem, wenn im kommenden Jahr die Milchquote ausläuft. Zudem will Meyer, wie er sagt, die bäuerlichen Betriebe vor Fehlentwicklungen schützen. Das haben wir uns in Niedersachsen vorgenommen, nicht mehr die Strategie Wachse oder Weiche, also immer eine Aufstockung der Bestände, 100.000 Hühner, 200.000 Hühner, 300.000 Hühner, 1 Million Hühner, sondern es muss darum gehen, dass eben auch kleine, mittlere Betriebe Existenzen sichern. Deshalb haben wir uns zusammen mit den roten und grünen Agrarministern dafür eingesetzt, bei der EU-Agrarreform, dass die Förderung nicht mehr so ist, dass der Große ganz, ganz viel kriegt und der Kleine ganz, ganz wenig, sondern dass man eine Umschichtung kriegt von groß nach klein. Diese Umschichtung ist bislang ausgeblieben. Noch immer fließt ein großer Teil der Milliardensubventionen der EU als Direktzahlung an die Höfe. Nur ein geringer Teil des Geldes ist mit der jüngsten EU-Agrarreform an sogenannte Greening-Auflagen, also an mehr Umweltschutz, gekoppelt. Immerhin, so Meyer, bekämen kleine Betriebe in einer Größenordnung bis 100 Hektar nun etwas mehr Geld pro Hektar, damit sie gegenüber den großen Höfen weniger benachteiligt werden. Außerdem gibt es in Niedersachsen einen Bonus für junge Landwirte, die einen Hof übernehmen. Meyer zeigt sich zufrieden. Die niedersächsischen Bauern, zu 90% bäuerliche Betriebe, profitierten durchaus von staatlichen Subventionen. Seine Kritik am Landvolk? Und es wäre gut, wenn auch der Berufsstand diesen Weg mitgehen würde und nicht immer für Einheitsprämien und sich für die Großindustrie stark machen würde. Diese Kritik lässt Landvolkpräsident Hilse nicht gelten. Die Bauern fühlten sich von einem ideologisch handelnden Minister bevormundet und gegängelt von zu viel Bürokratie. Kürzlich machte das Landvolk in einer Presseerklärung noch einmal deutlich, wie wenig es von der ökologischen Politik des Ministers hält. Bauern bekennen sich zur Marktorientierung, heißt es darin. Zur Marktentwicklung gehört jedoch auch die zunehmende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln. Diesem Bedürfnis können die Landwirte aber noch nicht einmal zur Hälfte nachkommen. Für Hilse kein Problem. Bio sei nur ein Nischenmarkt. Er fordert Aufklärung von der Politik. Nur die Forderung nach der stärkeren Produktion im Biobereich würde uns ja nicht helfen, wenn nicht auf der anderen Seite der Absatz und der finanzielle Bereich das honorieren würde. Aber wenn das nicht der Fall ist und ich auch von der normalen Landwirtschaft leben kann, welchen Sinn würde das für einen Landwirt machen, jetzt dort umzusteigen? Er geht großes Risiko ein. Das sind einfach so Dinge, die Politik muss das erkennen. Wenn ich immer wieder den Fleischbereich dafür gebrauchen darf. Es ist das, was im Biobereich produziert wird. 0,6% unseres Fleisches. Was soll ich dazu sagen? Das ist das Abbild unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat doch das Gefühl, dass sie sich gesund ernährt. Ottmar Ilchmann ist Milchbauer und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Niedersachsen. Anders als das Landvolk unterstützt dieser Verband grundsätzlich die Agrarpolitik von Christian Meyer. Auch eine Weltmarktorientierung und der Wahn, in Deutschland zu Weltmarktpreisen produzieren zu können, ist für mich eine Ideologie. Die Produktion für den Weltmarkt ist in Europa seit 20 Jahren politisch vorgegeben, in meinen Augen aber nicht wirklich möglich für die Art von Landwirtschaft, wie wir sie haben. Und genau diese Weltmarktorientierung verursacht sehr, sehr viele Probleme, weil sie die Kollegen dazu treibt, immer intensiver unter Ausnutzung aller Ressourcen zu produzieren, damit sie überhaupt noch über die Runden kommen. Ilchmann fordert eine umwelt- und tiergerechte Erzeugung nach dem Motto Klasse statt Masse. Keine Überschussproduktion, die die Erzeugerpreise drückt. Die Politik müsse entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, aber nicht nur die allein. Das ist eine ganz große gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daran arbeiten wir ja auch gemeinsam mit Verbündeten aus dem Umweltbereich, aus dem Tierschutzbereich. Es ist ja so, dass viele Verbraucher schon ein Unbehagen verspüren an den Bedingungen, unter denen heutzutage landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden. Aber an der Ladentheke, da kaufen sie dann doch wieder billig ein. Da kann man ja nun sagen, ja, das sind alles Heuchler, das glaube ich aber nicht. Sondern da müsste man jetzt ansetzen und den Leuten wirklich Handlungsmöglichkeiten eröffnen, wie sie mit ihrem Einkauf eine vernünftige bäuerliche Produktion unterstützen können. Zum Beispiel mit einer besseren Lebensmittelkennzeichnung. So könnten Verbraucher erkennen, wie ihr Stück Fleisch erzeugt wurde. In der Diskussion um eine Neuausrichtung der Agrarpolitik spielt der Tierschutz eine entscheidende Rolle. Bilder von Schweinen, die in engen Ställen auf Spaltenböden in ihrem eigenen Mist stehen, von getöteten Ferkeln und kranken Hühnern schrecken die Öffentlichkeit regelmäßig auf. Ebenso Berichte über massenhaften Antibiotikaeinsatz. In diesem Herbst hat Bundesagrarminister Christian Schmidt eine Tierwohlinitiative gestartet. Mein Ziel ist es, gerade auch die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere noch besser an die Bedürfnisse der Tiere anzupassen. Die Vorgaben sind ähnlich wie der niedersächsische Tierschutzplan. Langfristig sollen Schweineschwänze nicht mehr gekürzt, Schnäbel bei Hühnern nicht mehr abgeschnitten und männliche Küken nicht mehr sofort nach der Geburt getötet werden. Gesetzliche Vorgaben sind aber zunächst nicht vorgesehen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Ziel erreichen will durch den Weg einer verbindlichen Freiwilligkeit. Ich halte das für eine moderne Art und Weise. Im Stall von Milchbauer Fokus mit versucht ein neugeborenes Kalb an das Euter seiner Mutter zu gelangen. Der Landwirt greift sich das Tier, es bekommt Ohrmarken, eine in jedes Ohr. Falls das Kalb mal eine Ohrmarke verliert oder später die Kuh, ist immer noch eine Ohrmarke drin und es kann erkannt werden. Fokus mit ist von seiner Art der Milchviehhaltung überzeugt. Im vergangenen Jahr wurde sein Hof für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet. Zu seinen Kollegen im Geflügel- und Schweinebereich will er sich nicht äußern. Klar ist ihm aber, dass die Landwirtschaft insgesamt transparenter werden muss. Was wir als Landwirte da machen können und machen müssen, ist, dass wir uns der Bevölkerung öffnen, dass wir offen in den Dialog gehen und unsere Höfe zeigen und zeigen, wie wir produzieren, um Verständnis für unsere Situation und auch für unsere Produktionsweise und auch fürs Güllefaden und all diese Geschichten zu bekommen. An diesem Vormittag hat Fokus mit Besuch von Johann Saathoff. Der SPD-Politiker ist stellvertretender agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Auch die Sozialdemokraten beraten derzeit über eine grundsätzlich neue Agrarpolitik. Also es ist nicht nur Tierschutz statt Tierwohl, sondern es ist auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit der Entwicklung der ländlichen Räume? Wie sollen die eigentlich künftig versorgt werden? Wie ist dort Daseinsvorsorge noch möglich? Und das ist im Prinzip auch der Kern unserer Neuausrichtung, nämlich den Blick darauf zu haben, wie geht es eigentlich den Menschen im ländlichen Raum? Nicht nur den Landwirten, sondern allen Menschen im ländlichen Raum. Und wie schaffen wir es eigentlich, Agrarpolitik daraufhin auszurichten, dass es diesen Menschen gut geht und dass sie eine Perspektive haben? Noch gibt es in der Agrarpolitik der SPD aber mehr Fragen als Antworten. Die Sozialdemokraten wollen sich von der Agrarwende der Grünen absetzen. Ich würde es nicht Agrarwende nennen. Ich würde sagen, wir haben einen anderen Fokus einfach. Die Landwirtschaftspolitik ist bei uns Teil einer Politik der Entwicklung ländlicher Räume. Tierschutz soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Die auf Freiwilligkeit basierende Tierwohl-Initiative vom Bundesagrarministerium geht der SPD aber nicht weit genug. Entweder ist etwas freiwillig oder ist etwas verbindlich. Ich glaube, dass die SPD gut daran tut, in den nächsten Jahren ein bisschen mehr an der Verbindlichkeit zu arbeiten. Wie genau das aussehen soll, bleibt allerdings offen. Der Landwirt der Zukunft ist für Saathoff Nahrungsmittelproduzent, Energielieferant und Landschaftspfleger. Er wird den Anforderungen des globalen Marktes gerecht und handelt gleichzeitig regional. Am Beispiel des Milchbauern Focus-Mit bedeutet das: Die Frage, wie kann man eigentlich nicht nur Milch produzieren, sondern auch die Wertschöpfung daraus machen, das heißt Käse daraus machen und diesen vermarkten auf einer regionalen Basis. Also so ein bisschen auch eine Deglobalisierung dann. Das führt dazu, dass Nahrungsmittel klar auch im Preis sicher steigen, aber sie werden trotzdem preiswert sein. Sie werden ihren Preis wert sein. Und dieses Bewusstsein bei den Verbrauchern, weil es eben auch dort ankommt, muss in Politik umgesetzt werden aus unserer Sicht. Davon scheint die Politik aber noch weit entfernt. Volkhard Isermayer ist Präsident des Thünen-Instituts, des Bundesinstitutes des Agrarministeriums. Die Wissenschaftler untersuchen unter anderem, wie sich die Agrarpolitik entwickelt und beraten die Bundesregierung. Große Herausforderungen liegen nach Ansicht der Wissenschaftler in der Nutztierhaltung. Volkhard Isermayer: Was ich bei vielen Landwirten spüre, ist eine tief sitzende Verunsicherung über die Zukunft der Nutztierhaltung. Deswegen halten sich wahrscheinlich viele Landwirte jetzt auch erstmal zurück bei Investitionen in die Nutztierhaltung. Der Wissenschaftler kritisiert, dass es beim Tierschutz keine genauen Vorstellungen zur Umsetzung gibt. Isermayer plädiert für eine Umstrukturierung der EU-Förderpolitik. Die Politik müsse konkrete Ziele formulieren, wofür das Geld aus dem Agrarhaushalt ausgegeben werden soll. Solange dies nicht der Fall sei, verliere sich die Landwirtschaftspolitik im Ideologienstreit. Trotz fehlender Strategie und Ideologienstreits. Milchbauer Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft kann der Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft etwas Positives abgewinnen. Der Bauernverband hat natürlich von seinem Selbstverständnis her einen Alleinvertretungsanspruch für die Landwirtschaft. Diese Position macht ihm mittlerweile die ABL, aber auch andere alternative Bauernvertretungen wie der Milchviehhalterverband, BDM oder auch die Bioverbände ein wenig streitig. Agrarpolitik ist heute keine Sache mehr von Kungelrunden in Hinterzimmern, sondern Agrarpolitik ist Gesellschaftspolitik. Produktion und Verbrauch hätten sich durch das System mit Discountern und Handelsketten entfremdet. Dadurch hätten es die Verbraucher schwer, Entscheidungen zu treffen. Häufig wissen die Leute einfach noch nicht, wie sie eine gute Art von Landwirtschaft mit ihrem Einkaufsverhalten unterstützen können. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der Energiewende. Wenn wir da darauf gewartet hätten, dass alle Verbraucher auf Ökostrom umstellen, das hätte Jahrzehnte gedauert. Wir haben jetzt den Atomausstieg auf politischem Wege. Vielleicht müsste es bei der Agrarwende auch so laufen, dass einfach bestimmte Auswüchse der landwirtschaftlichen Produktion auf dem Gesetzes- und Verordnungsweg verboten werden. Ich glaube nicht, dass dann Leute vor Aldi demonstrieren würden und rufen, gebt uns unsere billigen Hähnchenschnitzel zurück.